SWR 2 Hörspiel. Wir befinden uns wieder einmal in Newmarket, zum großen Ereignis der Saison. Es ist ein herrlicher Tag für dieses Rennen. Ein wolkenloser, blauer Himmel spannt sich über uns. In den 5 Rennen dieses Nachmittags wird die ganze Elite aufgeboten. Die berühmtesten Pferde aus den berühmtesten Ställen werden sich hier eines der ganz großen Rennen liefern. Und kein Experte vermag zu sagen, wo die Überraschungssieger dieses Tages zu finden sein werden. Alle Chancen dieses herrlichen Nachmittags stehen wirklich noch in den Sternen geschrieben. Verdammt, meine Damen und Herren, in den Sternen, die uns heute Nacht... Ja, hallo, wer ist denn da? Werden. Da ist zum Beispiel Wendell Red mit Jockey Jock Summerfield. Wie es mir geht? Georgie. Na, ich weiß nicht recht. Stall von Captain Howell. Das kommt mir vor wie eine doppelseitige Lungenentzündung. Ja, der Arzt, ja, der war morgen hier. Ja, natürlich, aber ab und zu muss ich ja doch mal aufstehen. Die Plätze bekannt und auch beliebt sind. Die allgemeine Bewegung in Richtung auf den Startplatz... Was hast du gesagt? Ich habe die leider nicht verstanden. Meine Damen und Herren, die Pferde sind schon schau, Alice, mach dir und mir keine Sorgen, ja? Tu mir den Gefallen. Ein prachtvolles Wenn ich das Gefühl habe, dass ich abkratze, dann will ich mich schon. Tiere, Rappen, Apfelschimmel. Schau, Alice, ich rufe dich gleich wieder an, ja? Ein bisschen ich, nervös, aber das kennen ja, also wir gut, es ist wichtig, bereits. Meinetwegen, aber es hat doch noch 5 Minuten Zeit, ne? Ja, ich rufe dich in 5 Minuten wieder an. Wo bist du? Piccadilly, Untergrundstation. Was machst du denn dort im Himmels Willen? Ach, oh, Alice, ich weiß es nicht. Ruf mich in 5 Minuten wieder an, ja? Aber nein, es ist niemand da, sei doch nicht so kindisch. Ich will nur den Bericht im Radio anhören. Ein Rennen. Ja, ein Rennen. Ja, was hast denn du gedacht? Kinderstunde? Alice, ich... Meine Damen und Herren, Augenblick allerhöchster Spannung, meine Damen. Und jetzt, los! 18 Pferde, wie aus der Pistole geschossen, meine Damen und Herren. Ach, das war ein großartiger Start, das hätten Sie sehen sollen. Das Feld zieht sich schon auseinander, meine Damen und Herren. Ganz vorne Breakaway, dicht aufgefolgt von Royal Train. Und ihm auf den Fersen Filibuster und People's Choice. Und 3 Längen dahinter, Wendell Red und Georgie. Und ganz am Ende des schon weit auseinandergezogenen Feldes, Jacko. Was, ganz am Ende? Jetzt fallen Royal Train und Breakaway auf den 2. Platz zurück. Eine Länge dahinter Filibuster und dann Wendell Red, der auf der Innenbahn aufholt. Und was ist mit ja, Jacko? Ja, und auch Jacko holt jetzt auf der Innenbahn enorm auf und ist Wendell Red auf den Fersen. Noch eine halbe Meile, meine Damen und Herren. Royal Train führt, gefolgt von Filibuster. Dann People's Choice, Kopf an Kopf mit Wendell Red, der jetzt ständig zurückfällt. Und Jacko holt weiter auf. Ja, jetzt ist Jacko auf dem 4. Platz, meine los, Damen und Herren. Los, mach doch schon, knapp Junge. 200 Meter haben wir jetzt und Royal Train ist immer noch in Führung. Filibuster dicht dahinter und dann Jacko, der auf den 3. Platz aufgerückt ist. People's Choice ist jetzt auf dem 4. dicht gefolgt von Wendell Red. Und jetzt kommt Jacko auf der Innenbahn Kopf an Kopf mit Filibuster. Noch 100 Meter, meine Damen und Herren. Und nein, als erster das Royal kann doch nicht Train, wahr sein. Dann Jacko, Filibuster als 3. Und da ist Royal Train. Nein, Jacko holt weiter auf, meine Damen und Herren. Er nein, führt jetzt um eine nicht. Halbe Länge vor Royal Train, dahinter Filibuster. Und People's Choice immer noch an 4. Stelle. Und jetzt geht es auf das Ziel zu, meine Damen und Herren. Los, Jacko. Jacko, komm, eine halbe Länge voran. Royal Train 2. Filibuster dicht dahinter. Jacko führt. Ja, meine Damen und Herren, Jacko ist in Führung gegangen. Royal Train hat noch einmal angezogen mit ungeheurer Geschwindigkeit und der nein. Endspurt bringt nein, nein, ihm den Sieg. Also, Sie sind durchs Ziel jetzt, meine Damen und Herren. Royal Train mit einer halben Länge Vorsprung. Dann Jacko, 2. Dann Filibuster, People's Choice, Wendell Red. Eine ungewöhnliche Leistung des Jockeys Tim Everton und ein Spurt auf die letzte Sekunde, auf den letzten Meter, meine Damen und Herren. Und Royal Train ist Sieger. Royal Train. Verdammt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Schon wieder verloren. Ob denn diese Pechsträhne nie ein Ende nimmt. Ja, wer? Nein, da sind Sie falsch verbunden. Und dabei hätte ich diesmal wirklich gewinnen müssen. Alles auf Jacko. Weil ich einfach gewinnen musste. Und dieser Idiot wird's weiter. Ich muss doch wirklich zum Aus der Haut fahren, das Telefon, das bringt mich noch zur Verzweiflung. Ah, hallo, wer ist da? Oh, hallo, Alice. Nein, nein, schon gut. Es ist jetzt vorbei. Nein, leider nicht. Ach, aber wieso? Hast du einen freien Tag genommen heute, oder was? Was hast du? Oh, Alice, um alles in der Welt. Klar weiß ich das. Ja, ja, natürlich, aber schau, Alice, ich hab doch schon so viel gesagt. Nein, so ist es nicht gemeint. Ich bleib ja bei meinem Wort. Nur, du hast da einen verdammt schlechten Augenblick erwischt. Einen ganz unglückseligen Augenblick, Alice. Schau, Alice, du musst jetzt wieder nach Haus zurück. Sag deiner Mutter, du hast einen ganz großen Fehler gemacht und... Ja, natürlich wird sie dir verzeihen. Sie ist doch deine Mutter, oder? Ich weiß nicht. Aber hierher kannst du nicht kommen. Wenn es meine richtige Wohnung wäre, dann könntest du natürlich kommen und hierbleiben, aber... Ja, Alice, ich weiß, ich hab das gesagt, aber ich hab doch nicht im Traum daran gedacht, dass du von heute auf morgen alles zusammenpacken und hierher nach London kommen würdest. Aber ich sag dir doch, du kannst nicht hierher kommen. Schau, ich will nicht, dass sie mich hier vor die Tür sitzen. Ich bin froh, dass ich das hier endlich gefunden habe. Es ist nett hier und zentral gelegen und außerdem ist es billig. Alice, willst du jetzt endlich auf mich hören? Alice, bitte tu das nicht. Bitte tu das. Aber natürlich, ja, Alice, ich liebe dich. Und jetzt tu mir bitte den Gefallen und such dir irgendwo ein Zimmer. Nun gut, dann eben nicht. Dann geh wieder nach Hause. Aber hör endlich auf, mich dafür verantwortlich zu machen. Schau, Alice, tu mir einen Gefallen. Ich hab im Augenblick schon Ärger genug. Ach Gott, Ärger ist Ärger. Was ist doch ganz egal. Na schön. Hast du 200 Pfund in bar? Na? Nein. Also, dann kannst du mir auch nicht helfen. Na klar, klar möchte ich dich sehen. Wir treffen uns ja auch. Aber nicht jetzt. Ja, ich weiß nicht. Später irgendwann. Um 4? Ja, ist gut. Um wo? Ja, ist okay. Wir treffen uns dort. Bis nachher. Auch das noch. Ausgerechnet jetzt. Aber ein Unglück kommt selten allein. Versuchen wir also unser Glück nochmal. Wann ist das nächste Rennen? Mal nachsehen. Zeitung. Ah, hier Sportseite. Pferderennen. Hab schon. Sandown. Um 4. Moment. Hallo? Ja? Ja, hier spricht Elliman. B4678. Ja, sagen Sie, wie stehen die Wetten für 4 in Sandown? Hä? Sie nehmen von mir keine Wetten mehr an? Was soll denn das heißen? Wissen Sie denn überhaupt, mit wem Sie reden? So, seit 5 Jahren mache ich mein ganzes Wettgeschäft bei Ihnen und Sie... Ach ja, natürlich, ich weiß, dass ich meinen Kredit überzogen habe, aber... So, Sie haben mir einen Brief geschrieben, das ist aber komisch. Ich habe bis jetzt keinen Brief gekriegt. Na, na, na, na, na, na. Nun werden Sie mal nicht gleich so wild. Sie reden schließlich mit einem Ihrer besten Kunden. Das werde ich mit Mr. Harris persönlich besprechen, ja. Ach so. Er will mit mir sprechen. Na, das trifft dich ja ausgezeichnet. Da geben Sie mal her. Guten Tag, Mr. Harris. Ja, ich weiß, aber da scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Ihr Angestellter eben, der hat... Wie? Da muss ich Ihnen sagen, das ist das Erste, was ich höre. Ich habe keinen diesbezüglichen Brief bekommen. Aber Mr. Harris, aber, das wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass ich der einzige Kunde bin, der Ihnen 200 schuldet. Ich habe ein paar Mal Pech gehabt in letzter Zeit, zugegeben, aber... Was sagen Sie da? Wer behauptet, ich schulde Joe Connor Geld? Aber mit einem solchen Gauner würde ich doch keine Geschäfte... Oh, das hat er selbst. Aber ich sehe nicht ein, Mr. Harris, was das mit unseren Geschäften zu tun hat. Mr. Harris, ich meine nach allem, was... Was meinen Sie damit? Dann ist Ihnen also das Risiko zu groß. Ja, ich weiß. Connor kassiert immer als Erster. Das habe ich schon mehr als einmal gehört. Das hat er Ihnen gesagt? Tatsächlich. Jetzt lassen Sie mich Ihnen mal was sagen, Mr. Harris. Connor macht mir keine Angst. Und seine Ganoven auch nicht. Ich hab mit solchen Kerlen schon öfter zu tun gehabt. Schauen Sie, Mr. Harris, ich bin doch schon seit Jahren Ihr Kunde. Und ich habe Ihnen bereits gesagt, ich habe eine ganze Weile Pech gehabt. Aber das kann doch nicht ewig so weitergehen. Geben Sie mir eine Chance, ja? Nochmal 200. Na dann 100 oder wenigstens 50. Schauen Sie, Mr. Harris, ich... Mr. Harris! Hallo, hallo! Eingehängt. So ein Halunke. Aber jetzt? Was jetzt? Ja? Mr. Edelman? Wer will denn sprechen? So? Aber Mr. Edelman ist im Augenblick leider nicht zu Hause. Nein, er ist nicht da. Oh, hallo, Mr. Connor. Ich habe Sie ja gar nicht erkannt. Ich dachte nämlich, mein Schwiegervater, na, Sie wissen ja, wie das so ist, nicht? Ja. das trifft sich wirklich ganz komisch, Joe. Denn eben wollte ich gerade Sie anrufen. Ich habe nämlich gerade mein kleines Büchlein zufällig durchgeblättert und dabei festgestellt, ich schulde Ihnen ja noch... Moment mal, ich schau mal nach. Warten Sie, Ja, Connor, Sie haben recht. 200 Pfund. Na, das muss ich aber wirklich jetzt ins Reine bringen. Wie lange ist denn das schon her? 2 Monate? 6 Monate? Wie doch die Zeit vergeht. Ich glaube, ich muss heute noch einen Scheck aufgeben. Bar? Not so. Ein Scheck ist schließlich ein Scheck, ne? Ich meine, ich... Ja, ich weiß schon. Na, sagen wir Samstag, komme ich an Ihrem Büro vorbei. Ja, dann könnte ich Ihnen das Geld geben, hm? Was? Heute noch? Und zwar bis um 6? Aber das ist doch nicht Ihr Ernst, Joe. Wie soll ich denn bis um 6 an 200 Eier rankommen? Die Banken haben doch schon zu. Oh nein, Joe. So seien Sie doch vernünftig. Sagen Sie mal, Joe, was bieten Sie sich eigentlich ein? Meinen Sie vielleicht, ich habe die 200 unter dem Kopfkissen oder in einer alten Zuckerdose versteckt? Oh, schreit, wer schreit denn? Ich habe ja nur... Aber Joe, so schauen Sie doch nur, ich habe das Geld einfach nicht. Ich habe keine 200 Pfund. Ein Stein kann doch kein Blut schwitzen, Joe, und damit basta. Hören Sie zu, Connor. Drohen dürfen Sie mir nicht, denn sonst könnte ich zur Polizei gehen. Das wissen Sie doch ganz genau. Schließlich darf ich mich ja noch zur Wehr setzen. Barney Thompson? Was mit dem ist? Klar, ich weiß. Er ist im Hospital. Ja, letzte Woche hat man ihn fertig gemacht, das weiß doch jeder. Das Gesicht? Genäht. 25 Schnitte. Wer zählt die schon? So? 100 war er Ihnen schuldig. Aber natürlich kann ich multiplizieren. Connor. Schauen Sie, Mr. Connor. Joe, ich bin doch krank. Ich habe Fieber. Ich habe Temperatur über 39. Sie haben recht. Eigentlich müsste ich schon längst tot sein. Aber ich bin's halt noch nicht. Ich bin krank und der Doktor hat gesagt, ich muss im Bett bleiben. Wie soll ich denn dann in Ihr Büro kommen? Ich kann ja kaum aufrecht durchs Zimmer gehen. Wie? Sie wollen jemanden vorbeischicken? Und um 6. Schauen Sie, Joe. Hören Sie. Geben Sie mir noch ein paar Tage Zeit, ja? Einen Tag. Morgen habe ich bestimmt zusammen. Ich schwöre es Ihnen. 200 Bar in die Hand. Joe, geben Sie mir doch noch eine Chance. So viel Zaster kriege ich doch bis 6 bestimmt nicht auf die Beine. Joe, mit dem besten Willen nicht. Hören Sie. Geben Sie mir noch eine Chance. Bis morgen, ja? Joe, sind Sie denn noch da? Hallo? Hallo? Was soll ich denn nun tun? Was soll ich denn nun tun? Wenn ich wenigstens eine Zigarette hätte, aber selbst die Schachtel ist leer. In der Whiskyflasche ist auch nichts mehr drin. Wo ist denn mein Notizbuch? Dort im Schattkett über dem Stuhl. Moment mal, was ist denn der für eine Nummer? Hallo? Ja? Ja, sagen Sie mal, ist Mr. Elliman da? Ja, hier spricht sein Bruder Sammy. Ja, ist gut, ich warte. Blanke 200 auf dem Tisch des Hauses, und zwar bis 6. Der Kerl ist ja wahnsinnig geworden. So was. Hey, Lou? Hier ist dein Bruder Sammy. Ja. Na, wie geht's dir denn, Lou? Prima? Ja, und Betty? Na, das ist ja schön. Und den Kindern? Na, großartig. Ich hab's ja immer gesagt, du bringst noch mal zu was, Lou. Was ich will? Naja, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ich wollte dich eigentlich um einen kleinen Gefallen bitten, Lou. Och nein, nicht viel. So wie du gestellt bist, finanziell ist das für sich sicher. Nun, 200. Moment mal, Lou. Meinst du vielleicht, ich würde dich anrufen, wenn mir das Wasser nicht bis zum Halse stünde? Ich bin in Schwierigkeiten, Lou, Mensch. Begreif doch. Diesmal bin ich dran, Lou. Oder meinst du, ich würde mir einen Scherz erlauben mit meinem eigenen Bruder? Wenn ich die 200 nicht kriege, dann machen sie mich fertig. Aber das spielt doch keine Rolle, warum. Ich hab die Schulden nun mal. Ich hab Pech gehabt. Lou, Luno, tu mir den Gefallen und halt mir jetzt bitte keine Vorträge her. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, was Vater immer gesagt hat. Klar, du bist der Musterknabe und bei mir geht alles immer in den Eimer, klar. Ja, natürlich, du hast mir die Partnerschaft angeboten damals. Ich bin nur nicht ganz der Richtige für den Obst- und Gemüsehandel, das ist der ganze Fehler. Okay. Gut, dann trete ich also in deinen Laden ein und du schießt mir die 200 a Konto vor. Ja, a Konto. Ja, denn wenn ich den Zaster nicht bis heute Abend um 6 habe, machen sie mich fertig. Lou, ich habe den Eindruck, du hast immer noch nicht kapiert, worum es sich handelt. Heute Abend um 6 ist für mich der letzte Termin. Ich bin sonst geliefert, hörst du? Geliefert! Lou, ich bin nur dein Bruder. Wenn du mir schon den Gefallen nicht tun willst, dann tust du wenigstens Mutter zuliebe und lass ihn in Frieden ruhen. Hör zu, Lou. Du musst mir wirklich glauben, ich bin völlig verzweifelt. Ich hab eine solche Angst, ich kann ja kaum den Telefonhörer halten. Schau... Ja, okay, ich bin also ein Taugenichts und das Einzige, wozu ich noch taugen werde heute Abend, das ist ins Hospital gebracht zu werden. Lou, ich sag dir, diese Burschen fackeln nicht lange und ich hab nun mal was gegen Rasiermesser. Meine Haut ist geradezu allergisch. Jedes Mal, wenn ich beim Friseur rauskomme, steht mir der kalte Schweiß auf dem Gesicht. Glaub mir, Lou, ich verlange nie mehr ein Penny von dir, solange ich lebe, bis zu meinem letzten Atemzug, keinen Pfennig mehr. Lou, gib mir 100. Vielleicht zerschneiden sie mir für 100 nur das halbe Gesicht. 25 Menschenskind mit 25 Pfund kann ich mit Joe Connors Meute keine halbe Stunde vom Hals erhalten. Mensch, Lou, du weißt nicht, was du tust. Lou, wenn du mir nicht hilfst, bin ich erledigt. Ja. Ja, ist gut. Ich verstehe, okay. In Ordnung, Lou. Du willst nicht... Alles gut. Trotzdem, vielen Dank und viel Glück und ein langes Leben. Und, Lou, was die 25 angeht, da habe ich eine ausgezeichnete Idee. Kauf Betty einen Fuchsschwanz dafür und hoffentlich hängt sie sich auf damit. Mein eigener Bruder. Wenn es einem so richtig dreckig geht, dann muss man so einen Bruder haben und dann weiß man endlich, woran man ist. Mein Gott, wie spät ist es denn eigentlich? Schon 3:15. Ich muss jetzt was tun, ich muss irgendwas tun. Womit kann ich mir denn helfen? Was kann ich denn... Was steht denn hier im Zimmer rum? Ach, dort neben der Uhr in der Ecke. Und Kartons. Ach ja, natürlich. Die Puppen. Mensch, die Puppen. Vielleicht bringen die wenigstens mir heute Glück. Puppen haben mir bis jetzt eigentlich noch immer Glück gemacht. Das ist eine Idee. Das ist eine richtig gute Idee. So. Ist Mr. Eggerson da? Ja, bitte. Hier ist Sam Allemann. Mr. Eggerson? Ja, wie geht's denn? Fein, fein. Und die Geschäfte? Gut. Es freut mich. Mr. Eggerson, hören Sie mal. Ich habe hier genau das, was Sie brauchen. Britisches Fabrikat, unzerbrechlich, abwaschbar, im besten Zustand. Ach so, um was es sich handelt? Na, um Puppen. Nein, nein, nein, Mr. Eggerson, um richtige Püppchen. Gerade das Richtige für das Weihnachtsgeschäft. Nein, nein, nein. Also urteilen Sie nicht, bevor Sie die Puppen nicht gesehen haben, Mr. Eggerson. Alle mit einem strahlenden Lächeln und einem hübschen, lustigen Schrei. Hier, hören Sie mal. Mama. Ne? Haben Sie das gehört? Und davon habe ich genau 60 Stück. Und die können Sie alle haben. Für ganze 30 Pfund. Was sagen Sie jetzt? Wie? Sie haben noch Puppen, den ganzen Laden voll. Okay. Dann eben nicht. Tja, Puppen wollen Sie also nicht. Aber sagen Sie, vielleicht gibt es noch was anderes, womit ich Ihnen dienen kann, Mr. Eggerson. Sagen Sie, was soll's sein? Ich liefere alles. Den Stuhl? Was für ein Stuhl denn? Ach ja, ich erinnere mich, natürlich. Sie sind mal mit mir hier raufgekommen auf einen Drink. Sie und diese hübsche Blonde, wie hieß die doch gleich? Daisy. Oh, Junge, Junge. Das war ein Abend, was? Ja, ja, und da haben Sie auch diesen Stuhl hier bei mir entdeckt, ja. Ein sehr hübscher Stuhl. Mhm, 18. Jahrhundert. Also, was bringt wohl heute keiner mehr zustande? Ach, schauen Sie, Mr. Eggerson, Sie haben doch auch einen riesigen Großhandelsabsatz, da können Sie doch bestimmt noch was anderes brauchen. Also, was brauchen Sie, was wollen Sie von mir? Ich bin doch immer da für Sie. Den Stuhl, zum Teufel, was ist denn mit dem Stuhl? Tut mir leid, Mr. Eggerson, aber den Stuhl verkaufe ich nicht. Ja, ich weiß, er ist eine Menge Geld wert. Das sagen Sie mir nicht zum ersten Mal. Aber mir ist er mehr als Geld wert. Ja. In diesem Stuhl ist nämlich meine Mutter gestorben. Ja, 5 Jahre hat sie in dem Stuhl gesessen, Tag für Tag, und dann ist sie gestorben. Ja, der Stuhl ist wirklich das Einzige, was mich an meine Mutter erinnert. Mr. Eggerson, ich würde mich nicht davon trennen. Und wenn Sie mir 20 Pfund bieten würden. 50? Ach, das tut mir leid, Mr. Eggerson, aber das kann ich nicht. Das bringe ich einfach nicht übers Herz. Mr. Eggerson, das müssen Sie doch verstehen. Aber wissen Sie was, ich will nur was sagen. Ich werde mich mal umschauen. Vielleicht kann ich so einen ähnlichen für Sie auftreiben, ne? Ja, ja, da haben Sie natürlich auch wieder recht, ja. Aber Mr. Eggerson, irgendwie müssen wir doch ins Geschäft kommen können. Sieh, ich habe da einen an der Hand, der hat Regenmäntel aus Kunststoff. Hm? Was? Sie haben noch 2000 und werden sie nicht los. Ja, was machen Sie nur damit? Heben Sie die Mäntel auf für regnerische Tage? Schauen Sie, Mr. Eggerson, ich will ganz offen sein. Ich bin verdammt knapp im Augenblick. Werfen Sie mir doch mal einen Stein in den Garten. Also, was darf's denn sein? Amerikanischer Whisky? Ja, wie viel wollen Sie? Gut, ich will sehen, was sich machen lässt. Ja, aber hören Sie, ist gegebenenfalls natürlich noch ein bisschen heiß, das Ganze. Ne? Das ist Ihnen doch klar. Sie müssen ihn daher eine Weile kalt stellen im Keller. Hä? Was bieten Sie, Mr. Eggerson? 25 Schilling die Flasche, das ist doch ganz ausgeschlossen. Unter 32 komme ich dabei gar nicht auf meine Kosten. Nein, nein, also hören Sie, das ist vollkommen ausgeschlossen. Ja, schön, sagen wir 30, ich komme Ihnen damit auf halbe Wege entgegen. Gut, abgemacht. Ich rufe Sie nochmal an. Ja, und hören Sie, das Ganze ist natürlich nur ein Geschäft in bar. Sie verstehen mich doch, hm? Bei dem gewissen Risiko. Schecks und so, das ist nicht das Richtige. Hm? Okay, danke. Auf bald. Whisky. Whisky, den muss mir Ted besorgen. Moment mal, das Buch. Tick, Ticks, Therese. Was die wohl jetzt macht? Taxi, Ted, hab schon. Therese, ja, das war ein Mädchen. Hallo, Ted. Hier ist Sammy. Ja, amerikanischen Whisky. Hast du welchen? Hm. Na komm, Ted. Mach nicht die alten Geschichten. 30 pro Flasche. Ach, du tu mir den Gefallen und spiel dich auch nicht so auf. Bei Hollis kriege ich ihn für 29. Ja, ich sage 29. Und ich hab's eilig. Ein paar Flaschen, wie viel hast du denn gerade auf Lager? Hä? Was ist das alles? Na schön, aber ich nehme sie. 4 Dutzend das Stück, 26. Ja, da komm, das spielt doch keine Rolle. 4 Dutzend auf einen Sitz, da sparst du dir doch eine Menge Zeit und Arbeit, ne? Hör mal, 27 ist mein letztes Wort. 4 Dutzend, das ist, Moment mal, 48 mal 27. Das sind 64 Pfund, ja, 64 Pfund und genau 16 Schilling. Ich schicke dir gleich jemand vorbei mit einem Scheck. Was soll das heißen? Mein Scheck ist dir nicht gut genug? In Bar. Mensch, da pfeife ich drauf. Das nützt mir nichts. Also gut, irren ist menschlich auf bald, Ted. Was willst du noch? Also schau, ich habe jetzt keine Zeit, Ted. Ich habe zu telefonieren. Mann, wer zahlt denn heutzutage bar? Es geht nicht ums Prinzip, Ted, mein Junge, sondern ums Geld. Soll ich um 3:30 mittags mein Sparschweinchen aufbrechen, oder was? 25 bar und für den Rest ein Scheck? Ted, ich bin wirklich überrascht. Na, meinetwegen. Aber ich werde mir's merken, wer Umstände macht und wer nicht. Okay, ja. Aber das ist das letzte Mal, dass du von mir einen Anruf gekriegt hast. In einer halben Stunde schicke ich immer bei dir vorbei. So ein Idiot. Mein Gott. Wie schnell die Zeit vergeht. Hoffentlich ist Harry gerade zu Hause. 2, 7, 7. Harry, Sammy hier. Willst du dir einen Zehner verdienen? Ja, ich habe ein paar Besorgungen, die du mir machen sollst. Ich habe gesagt, einen Zehner, oder? Habe ich dich schon mal sitzen lassen? Also, hör zu. Du hast doch deinen Wagen. Was? Ach, Quatsch, nein. Kein Gedanke, ein ganz ehrliches Geschäft liefern und kassieren. Okay, und jetzt mach, dass du endlich herkommst. Wenn du schon hier wäre. Was ist denn meine Brieftasche? Geldbeutel. Da. Also, Kassensturz. Mal sehen, was noch da ist. Visitenkarten. Bilder und so ein Plunder. Aber da. Eine Pfundnote und 2 10-Schilling-Noten und 1.000-Franken-Schein. Ob ich in meinem Leben jemals nochmals nach Paris komme. Und da noch eine 10-Schilling-Note. Verdammt. Ist ja nicht gerade viel. Ob Alice wohl noch etwas Geld in der Tasche hat. Moment mal, die Nummer vom Cosmo weiß ich auswendig. So. Hallo Cosmo. Ja. Ja, hör zu, bei euch im Lokal sitzt ein Mädchen, Alice Miller, blond, Anfang 20. Hm? Sie hat einen Koffer dabei. Kannst du mal Apparat rufen? Ja, danke, ich warte. Alice, das wäre vielleicht noch eine Hoffnung. Hoffentlich hat er was mit. Ist ja vielleicht bloß ein Tropfen auf den heißen Stein, aber man kann... Ja, Alice? Sam? Hör mal zu, hast du Geld? Ja, wenn ich Geld sage, meine ich Scheine. Dein Postsparbuch? Ach, das wollen wir mal lieber bleiben lassen, ne? Ach du, wie viel hast du denn drauf? Na, dann schau doch mal nach. 4 Pfund und 3 Schilling. Das ist ja enorm. Du sparst wohl für die Aussteuer. Also nein, wirklich, Alice, so war es doch nicht gemeint. Das war doch nur ein Scherz. Also komm, Alice, jetzt hör auf. Und vor allen Dingen heul jetzt nicht rum. Schau, Schätzchen, bestell dir noch eine Tasse Tee. Ja, und so gegen 5 komme ich dann vorbei. Okay, und sei ein braves Kind. Bis gleich. Oh je, diese Weiber. 25 in Bar. Ach Gott, aber halt. Hat nicht Lou vorhin am Telefon gesagt, mit 25 könnte er mir aushelfen? Ja, Lou. Hallo? Kann ich bitte noch einmal Mr. Elliman sprechen? Ja, hier ist sein Bruder Sammy. Gleich 5. 5. 5. Was mache ich denn? Nur, was mache ich nur? Eine Stunde, das schaffe ich doch niemals. In einer Stunde, das schaffe ich doch nicht. Herrlich, los, Junge, tanz doch schon an. Wo bleibst du denn nur, verdammte Kerl? Harry? Ja, wo steckst du denn nur, Mensch? Ich stehe mir hier die Beine in den Bauch. Was heißt denn das? Du kriegst den Kram nicht runter, pack doch den Rest auf den Rücksitz. Schon voll und dann nimm dir doch ein Taxi und tu da den Rest rein. Nun, das weiß ich auch nicht. Und nun, Harry, nun hör zu. Du weißt doch, wo Ickensen seinen Laden hat. Seitenstraße von der Houston Road. Ja, wart mal, ich schau im Notizbuch nach. Verdammt, alles muss man selber machen. Ja, hörst du? Delton Street, die Hausnummer ist 36. Schaff das Klickerwasser auf dem schnellsten Wege dorthin und frag nach Mr. Ickensen persönlich und gib ihm das Zeug und kassiere 72 Pfund. In bar. Verstanden? In bar. Aber du, lass dich von dem alten Gauner nicht für dumm verkaufen. In bar, hörst du? Ja, ja, und von dem Geld kannst du dir dann deinen Zehner nehmen. Mensch, du traust aber auch niemand mehr über den Weg, was? Ja, und dann hängst du dich wieder an die Strippe. Ja, und Harry, eins noch. Trödel dich rum. Verstanden? Mord, Melville, Mori, Mori, Mori. Wenn der jetzt nicht da ist, wird die Questlos aufgeschmissen. Hallo, ist Mori da? Mori, ja, Sam Elliman. Na großartig. Du, sag mal, Mori, in den letzten Wochen haben wir doch ziemlich schlechtes Wetter gehabt, hm? Da musst du doch einen riesen Umsatz in Regenmäntel haben. Die Dinger müssen doch gefragt sein. Vor allen Dingen Kunststoffmäntel, nicht? 60 Stück für 72. Also gut, weil wir wieder besseres Wetter gehabt haben, 70. Was? 66? Ach, Mori, Mensch. Tu mir den Gefallen, sagen wir 68. Hm? Und du kriegst sie in ganz London nicht billiger, Mori. Ist okay. Gut, in 20 Minuten schicke ich jemanden vorbei. Ach ja, ich vergesse, Mori. In bar, ja? Hä? Aber was soll das heißen? Nur eine Anzahlung, 38 Pfund in bar oder ein Scheck über 41? Was sind denn das für Geschäfte, Mori? Du... Naja, okay, ich habe keine Zeit, mich lang mit dir herumzustreiten. In 20 Minuten, okay. Dieser alte Schinder, der Dreckige. Wir müssen auch von den Lebendigen, wo er kann. Aber als das A ist freundlich. So. Mr. Ickensen, bitte, ja? Ja, natürlich, ich warte. So, dann wollen wir mal sehen. Dann bekomme ich also bis jetzt von Ickensen für Whisky 72 Pfund in bar. Davon ab 10 Pfund für Harry bleiben 62 Pfund für mich. Dazu 38 für Regenmäntel von Mori. 62 plus 38 macht genau 100 Pfund für mich. Hallo? Mr. Ickensen? Ja. In 10 Minuten haben Sie das Zeug. Echten Bourbon. Okay? Prima. Was? Ja. Ach ja, und dann fällt mir wieder ein. Haben Sie nicht vorhin was von Regenmänteln gesagt, die Sie nicht loswerden können? Ja, das überrascht mich nicht. Bei dem Wetter, der heißeste Sommer seit 90 Jahren, haben die heute früh in der Zeitung behauptet. Ja, ja, Mr. Ickensen, ich gebe Ihnen 55 Pfund für 60 Stück. Schauen Sie, Mr. Ickensen, wollen Sie die Dinger loswerden oder nicht? Ja gut, 56, weil Sie es sind. Ja, ja, 60 Stück. 57, das ist aber mein allerletztes Angebot. Okay, Mr. Ickensen, 57 Pfund für 60 Stück. Aber ich kann Ihnen doch den Scheck nicht durch die Telefonleitung blasen. Was? Lieber Himmel, es tut mir leid, aber das kompliziert die Sache ein wenig. Mein Mann muss jeden Augenblick bei Ihnen sein und dann muss ich ihm leider sagen, dass wir auch auf das Geschäft mit dem Whisky verzichten müssen. Na, ich sag's doch. Ich wusste doch, dass Sie mir entgegenkommen würden. Ja, und ich gebe den Scheck für die Regenmäntel noch heute Abend zur Post. Ja, gut. Ja, ja, ja. Ach so, na, wenn er schon da ist, dann hätte ich ihn ganz gern gesprochen. Ja, danke. Danke, Mr. Ickensen. So, den hätte ich aufs Kreuz gelegt. Harry, aufpassen. Ickensen gibt dir jetzt eine Ladung Regenmäntel und die schaffst du, warte, ich schau mal nach, zu Mori Fine, Kentish Town Road. Du weißt doch, das ist ein Stückchen über der Kreuzung. Ja, stell dich nicht so blöd an. Und du kassierst, mal sehen, 38 bare Eierchen und dann rufst du wieder zurück. Und vergiss mir nicht, jetzt bei Ickensen zu kassieren. Die 72 für das Klickerwasser. Ach, komm, hör auf damit. Ein Fahrer wie du, das muss dir doch Spaß machen, kreuz und quer durch die ganze Stadt zu gondeln. Ja, na klar, für was bezahle ich dich denn? Und beeil dich, ja. Oh, wen hätten wir denn sonst noch in unserem Notizbuch? Baker, Bermonds, die Box Club, Beckmann, Beckmann, 77. Hallo. Oh, Alice, ja. Ja, schau, Alice, nicht jetzt. Ich hab noch zu tun, ne? Ich weiß, ich hab gesagt um 5, aber dann wird es eben 4:15. Ich kann's nicht ändern. Da musst du eben noch warten. Ja. Aber wenn ich um 5:45 nicht da bin, dann brauchst du nicht mehr auf mich zu warten. Dann komme ich überhaupt nicht mehr. Verdammter Mist. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so hart gearbeitet wie heute. Welchen Kunden hätten wir sonst noch? Aha, da ist dieser Mr. Davis. Ja, Mr. Davis. Moment mal. Kann ich bitte Mr. Davis sprechen? Ja, danke, ich warte. Ja. Hallo? Mr. Davis? Ja, Mr. Davis, vielleicht erinnern Sie sich gar nicht mehr an mich. Ich heiße Elliman. Ja, richtig, Elliman. Wir hatten geschäftlich miteinander zu tun, als Sie Ihren Nachtclub einrichteten, den Odongo Club. Ja, ganz recht, stimmt. Ich habe gehört, Sie hatten da ein paar unliebsame Besuche von der Polizei. Ach, sogar geschlossen. Ja, man hat's nicht leicht heutzutage. Wann eröffnen Sie einen neuen Club, Mr. Davis? Morgen Abend. So, da wünsche ich Ihnen aber viel Glück. Brauchen Sie da vielleicht noch was? Stühle, Teppiche, Beleuchtung oder amerikanische Zigaretten? Hä? Wie viel? So viel ich kriegen kann. Ja, jeweils 10 Pfund für 5 Stangen. Ja, gut, es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen wieder ins Geschäft zu kommen, Mr. Davis. Ja, sonst noch irgendwas? Ja, Küchengeräte zum Beispiel, Geschirr oder so. Musiker? Das ist nicht ganz meine Branche, es sei denn, dass... Nein, ich hab nur so dran gedacht, ja. Ich hab einen Cousin, der spielt Akkordeon, aber das ist doch wohl nicht ganz das Richtige für ein Etablissement ihrer Art, ne? Ist nicht vornehm genug. Ja, aber was darf es denn sonst noch sein, außer Zigaretten? Ich hätte da Tischtücher, Aschenbecher. Ich kann Ihnen hübsche Plastikaschenbecher besorgen, in Gelb und Rot und mit nackten Mädchen drauf. Wenn Sie da Ihre Zigarette ausdrücken, dann machen die... So, die bekommen Sie als Werbegeschenk, naja. Ja, die großen Firmen, die können sich das ja leisten, nicht? Aber vielleicht sonst noch irgendwas? Ah, Mr. Davis, ja, Gin oder Scotchgläser. Ja, zum Draustrinken. Das ist doch sehr wichtig für einen Nachtclub. Ach, Sie haben bereits ein Angebot? 10 Pfund für wie viele Gläser? Ja, also wissen Sie, Mr. Davis, ich glaube, da kann ich Sie günstiger bedienen. Wie viel? Na, das ist ja fein. Sonst noch was? Nein, ausgezeichnet, Mr. Davis. Ja, Sie können in 20 Minuten mit der Lieferung rechnen. Ja, Sam Elliman liegt eben nicht auf der faulen Haut, ne? Oh. Silberstreifen am Horizont. Vielleicht geht die ganze Sache noch gut aus, Menschenskind. Aber Zeit. Wo ist denn dieser... Aha, Robowski, Moment mal. Hallo? Ja, hallo? Ja, kann ich Sergeant Robowski sprechen? Ja, Robowski! Ja, wenn wir unsere amerikanischen Freunde nicht hätten. Hey, hello, Chuck! Hier ist ein alter Freund, Sammy. Was? Nein, Sammy! Sammy! Ja, hör zu! Robowski, ich brauche wieder mal was. Ja, na, was zu rauchen, was klingst du denn? Wie viel kannst du denn kriegen? 2000 Stück? Oh, ich brauche 5000. Da musst du eben eure Kantine plündern. Ja, natürlich, der übliche Preis. Ich schicke in 10 Minuten jemand bei dir vorbei. Bar? Was verstehst du unter Bar? Glaubst du denn, ich bin Rockefeller? Auch für so ein Geschäft kann ich doch keinen Scheck ausschreiben. Bist du denn noch bei Trost? Was glaubst du denn, was die Steuerprüfer dazu sagen würden, ja? Ja. Ja, 25 auf die Hand und den Rest nächste Woche. Das ist doch ein ganz schönes Sümmchen. Der Spaß bringt dir, Moment mal, der bringt dir $75. Ich wette, so viel verdient noch nicht einmal euer Präsident in 10 Minuten. Ja? Okay, Robby? Ja? Ist gut. Auf bald. So. Und jetzt keine Zeit verlieren. Das waren die Küchengeräte. Hallo, Küchengeräte Großhandelsgesellschaft. Einen Augenblick mal. Mr. Price, bitte. Wenn ich diesen Idioten an Apparat bekomme, den lege ich aufs Kreuz. Das ist ein Trottel, der lässt sich blöffen. Aber schnell, aber schnell. Mr. Price am Apparat? Ja, hier spricht Element. Ja, Mr. Price, ich kaufe gerade eine Ausstattung für den neuen Club, den Mr. Davies in Kürze eröffnet, wie Sie vielleicht bereits wissen werden, ja. Dürfte ich morgen früh vorbeikommen und mir da so einiges ansehen? Ja, das ist ja fein, ja. Mr. Price, in der Zwischenzeit haben wir einen kleinen Presseempfang heute Abend und wir sind im Augenblick etwas knapp mit Gläsern. Ja, Gläsern, ja. Sie wissen ja, wie die Presseleute so sind. Sie trinken gern ein, aber direkt aus der Flasche kann man sie ja schlecht trinken lassen, nicht? Ja. Ja, so auf Anhieb würde ich sagen, naja, wir brauchen, sagen wir mal, 2 Dutzend, ne? Was Hübsches. Ja, so in Kristall oder so. Wie steht es denn mit dem Preis, Mr. Price, hm? So, 12 Schilling. Ja. Ach, ja, natürlich brauchen wir später noch mehr. Ich würde sagen, 6 Kartons, vielleicht noch mehr, ja. Aber so viel werden Sie ja nicht unmittelbar auf Lager haben. Doch? Naja, das ist ja schön, wenn Sie die Gläser auf Lager haben, da kann der Fahrer sich ja eine Fahrt sparen und sie gleich mitnehmen. Ja, ja. Augenblick, 12 Schilling das Dutzend, das macht dann insgesamt 42 Pfund. Gut. Mein Fahrer ist in 10 Minuten bei Ihnen und morgen früh komme ich zu Ihnen und schaue mir die anderen Sachen an. Aber lieber Mr. Price, der Wagen ist in der Stadt. Ich kann ihn doch jetzt nicht extra zurückrufen, damit er hier einen Scheck über ganze 42 Pfund holt. Geben Sie ihm doch einen Lieferschein mit. Ist doch viel einfacher, ja. Und vielen Dank, Mr. Price. Wiedersehen. Der glaubt, er kann mich schaffen. Muss er sich einen anderen aussuchen. Mein Gott. Schon so spät. Das ist ja viel zu spät. Das ist ja viel zu spät. Jetzt wird es aber langsam wirklich höchste Zeit. Was kann ich denn jetzt noch machen? Was kann ich denn jetzt noch machen? Hallo, Harry. Harry, du trübe Tasse, verdammt, wo steckst du denn nur? Hast du denn endlich einen Zaster? Ja, ach gut. Also hör zu. Hör genau zu. Am besten, du schreibst jetzt auf. Ja, erst zu dieser Adresse. Ach komm, Harry, mach doch keine Geschichten. Du hast doch deinen Zehner, oder? Na also, das ist doch gutes Geld für knapp 2 Stunden. Herrgott, Harry, verdammt nochmal, ich bin in Druck, hast du gehört? In Druck! Na also, du Idiot, warum nicht gleich? Ja, jetzt halte ich ran. Bremel Hughes 14, das ist dicht beim Grosvenor Square. Da fragst du nach Sergeant Robowski. Robowski. Aber das ist doch egal, wie er sich buchstabiert. Ja. Ja, und von dem kriegst du ein paar Stangen Zigaretten und gibst ihm 25 Pfund in bar. Kapiert, ja, Harry? Und dann fährst du zu Küchengeräte Großhandelsgesellschaft, das ist, Moment mal, in der Charing Cross Road 126A. Hör mal, schreibst du dir auch alles genau auf? Ja, ist okay. Also gut, und dort fragst du nach Mr. Price. Ja, und dort kriegst du 6 Kartons mit Gläsern. Nein, Gläsern! Du Idiot, putz dir doch die Ohren aus! Kümmere dich darum, dass sie anständig verpackt sind. Nein, dem gibst du kein Geld. Mein Gott, nein, du unterschreibst lediglich einen Lieferschein. Na was denn, dann unterschreib eben mit einem falschen Namen, verdammt nochmal. Und Harry, und dann nimmst du die Gläser und die Zigaretten und schaffst sie zum Kapitolclub. Ja, das ist in der Burton Street. Und hoffentlich findest du den Laden, die machen nämlich erst morgen auf. Ja, und dort wendest du dich an Mr. Davies persönlich. Mr. Davies, habe ich gesagt. Ja, ja, und du gibst ihm den Kram. Und du kassierst für Gläser und Zigaretten, warte mal, 86 Eier. Okay, ja, verstanden, Harry. Harry, und wie viel hast du denn jetzt bar auf der Hand? Was? Wieso nur 98,15? Bist du in der Kneipe gewesen? Was soll denn das heißen, Benzin? Wenn du einen Wagen mietest, dann muss der doch aufgetankt sein. Okay, Harry, ist ja schon gut, ja. Ja, du machst eben noch ein paar Groschen nebenbei, ja, von mir aus. Ja, und jetzt los. Ja, und wenn du in diesem verdammten Club bist, dann rufst du mich wieder an, verstanden? Ja, los und jetzt hau ab. schon 5:45 vorbei. Und noch kein Penny im Haus. Kein Penny im Haus. Kein einziger Penny im Haus. Aber bloß jetzt ruhig bleiben. Nicht durchdrehen, Junge, nicht die Nerven verlieren. Nicht die Nerven verlieren. Also gut. Rechnen wir mal zusammen. Für Whisky und Regenmäntel bekomme ich 100 Pfund. Davon ab für Benzin 1 Pfund und 5 Schilling, sowie 25 Pfund für Robowski. Bleiben also noch 73 Pfund und 15 Schilling. Ja, dazu kommen noch vom Kapitolclub für Gläser und Zigaretten 86 Pfund. Und das macht dann also... Das macht dann also 159 Pfund und 15 Schilling. Fehlen doch noch immer 40 Pfund! Fehlen doch noch immer 40 Pfund! Und nur noch eine halbe Stunde Zeit. Nur noch eine halbe Stunde Zeit. Gut. Fangen wir das ABC also nochmal von vorne an. Acton. Ekinson. Nee, den hatten wir schon. Albert. Aluminium Export, das ist zu bürokratisch. Bristol auch nichts. Davis. Dalton. Ja. Dalton. Ja. Machen wir es also mal. Mit Dalton. Drei. Auch das noch. Dalton Garage. Ja, Mr. West. Wie bitte? Wann ist er wieder zurück? Nein. Schon gut. Reinfall. Wieder ein Reinfall. Immer ein Reinfall. Aber mach mal weiter, Junge. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du musst ja weitermachen. Ja. Dann bleiben wir bloß nicht die Ruhe verlieren. Hallo? Ist Mr. Forbes da? Ellerman. Nein, Ellerman. Ja, hören Sie doch, Ellerman. Nein, M wie Mutter, A-N, Ellerman, ja. Was? Ja, ich hätte gern Mr. Forbes gesprochen. Wo ist er? In der Schweiz. Nein, danke. Hör jetzt auf mit dem Geklimper. Hör auf mit dem Geklimper, endlich auf, verdammt nochmal. Aufhören, hab ich gesagt! Ja, ist ja gut, ich höre ja schon. Hallo? Benny. Ja, Benny. Sammy hier. Sammy Ellermann. Ja, fein. Und hier? Du, hör gut zu, Benny. Ich will mir einen Wagen kaufen. Ja, ganz egal, wenn er nur noch einigermaßen fährt. Ach, ein paar hundert, habe ich mir gedacht. Nein, also das geht nicht. Na, Benny, du, ich brauche den Wagen heute Abend noch. Ich fahre nach Breiten. Na, rate mal, warum fährt jemand schon nach Breiten? Nein, das ist mir zu groß. Ja, und braucht doch viel zu viel Benzin. Ja? Baujahr? Gut im Schuss. Nein, Benny, ich verlasse mich ganz auf dich. Wenn du mir sagst, die Karre ist im Schuss, dann ist es in Ordnung. Für wie viel? Inklusive Steuer. Gut, okay, Benny. 50 auf die Hand und den Rest so lala, nicht? In Ordnung. Ich schicke jemanden vorbei, sagen wir mal in... Du lieber Himmel. Benny? Ja, in 5 Minuten. Ja. Okay. Was heißt denn hier Papiere? Was sind für Papiere? Hör mal, du, ich gebe dir bare 50 Pfund auf die Hand. Warum soll ich denn da noch Papiere unterschreiben? Was sagst du? Mietkaufvertrag? Referenzen? Benny, was? Du bist doch schwer zu verstehen. Ja, jetzt höre ich wieder. Ja, schau, Benny. Was soll das heißen? Was mich davon abhalten könnte, die Kiste schon an der nächsten Straßenecke wieder zu verscheuern? Traust du mir sowas zu? Ach, Benny. Und ich dachte immer, wir seien gute Freunde. Okay, Benny, ja. Mir wird schon was einfallen. Ja, vielleicht ein andermal. Und von mir aus kannst du Sägespäne reinschütten. Dieser kleine Satan da oben, der bringt mich noch um den Verstand. Mein Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte das nicht mehr aus! Endlich. Endlich. Ach, Harry. Ja, hat's geklappt? Wie viel hast du denn jetzt zusammen? 159 Pfund. Wie? Nein, nein. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Aber vielleicht kann ich mir damit Connor vorerst vom Halse halten. Ja, ja, Harry. Joe Connor. Deswegen war doch das ganze Theater. Wie? 200 Pfund. Ja, ich weiß, wie sie Barney Thompson zugerichtet haben. Ich weiß, ich weiß. Aber schau, Harry, weißt du, das rührt mich jetzt alles gar nicht. Mir steht schon seit Stunden der kalte Schweiß auf der Stirn, aber... Was soll ich denn jetzt noch machen, Harry, weißt du? Wenn die sich mit 160 nicht zufrieden geben, was soll ich denn dann noch machen? Ja, komm. Ja, mach jetzt, dass du herkommst. Was? Dein Zehner? Ach, Harry. Behalt du mal deinen Zehner, du hast ihn dir redlich verdient. Wie spät ist es denn eigentlich? 17:30. Los. Mach dich auf die Socken, Harry. Okay, ja. Bis gleich. £40. Wo soll ich die denn jetzt noch auftragen? In diesem Zimmer hier ist nur wertloser Plunder. Bis auf diesen Stuhl dort. In dem ist meine Mutter gestorben. Mein Gott, den kann ich doch nicht verkaufen. Alles bloß das nicht, nein. Das kann doch niemand von mir verlangen. Das kann doch niemand von mir. Aber wenn ich mir vorstelle, dass gleich Joe Connor... Hallo, hallo, Mr. Ickinson. Ja, Sammy Ellman hier. Nun, wegen des Stuhls. Hallo. Hallo, Alice. Ja, ich weiß, tut mir leid. Aber ich muss hier warten bis um 6. Ja, ich komme vorbei dort. Kurz nach 6, ich verspreche es dir. Ja, und dann gehen wir vielleicht zusammen ins Kino, ja, ja. Ich habe nichts dagegen. Vielleicht ein guter Wildwestfilm, oder? Heute Nacht? Ja, du, ich weiß nicht. Nein, das kannst du nicht machen, Alice. Du kannst nicht hierher kommen. Doch, ja, ja. Natürlich, schon manches Mädchen. Aber nicht ein Mädchen wie du. Du bist doch ein netter Kerl, Alice. Und ich möchte nicht, dass wir irgendetwas falsch machen. Oder was tun, was du dann hinterher vielleicht bereust. Du verstehst mich doch nicht, wa? Naja. Ja. Ja. Ich komme dann vorbei. Jetzt ist es 6:05. Sagen wir also... Sagen wir in 10 Minuten? Okay. Gut. Bis gleich, Alice. Eine schlechte Luft hier im Zimmer. Eichhörnchen in so einem Drehrad. Du rennst und rennst und rennst und kommst nicht vom Fleck. Naja, wozu auch? Na endlich. Höchste Zeit auch. Wo bist du denn so lange geblieben, Harry? Ich dachte schon, du kommst. Was? Ihr seid es? Jetzt schon? Aber es ist doch noch nicht sechs. Ihr kommt fünf Minuten zu früh. Aber es kommt doch gleich jemand vorbei mit dem Geld, ich schwöre. 200, wie Joe gesagt hat. Er müsste doch eigentlich schon da sein. Ich sag euch doch, ihr seid zu früh dran. Es ist doch erst fünf bis sechs hier auf dieser Uhr. Da, fünf vor, noch fünf Minuten. Und die Uhr geht nie nach. Was? So spät schon. Nein. Um Himmels Willen, nein. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Hilfe. Nein. Nein. Nicht. Sammy. Bist du da? Ich bin's. Harry. Mach doch auf. Sammy. Ich hab das Geld, Sammy. Der Zug war ja gar nicht abgeschüttet. Oh, mein Gott. Ein Arzt. Hilfe. Raschen. Krankenwagen. Arzt. Mein Gesicht.